Aristipp von Christoph Martin Wieland, dritter Band. 3. Aristipp an Eurybates. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Der schöne Lysanias hat sich durch sein sittsames, anmutiges und gefälliges Wesen bereits nicht weniger Freunde in Cyrene erworben, als Personen sind, mit welchen er bekannt zu werden Gelegenheit hatte. An einem jungen Cekropiden sind dies so seltene Tugenden, dass man beinahe, wo nicht an seiner attischen Autochthonie, wenigstens an seiner Erziehung in Athen zweifeln müsste, wenn er nicht von so vielen andern Seiten eine Bildung zeigte, die man in seinem Alter nur zu Athen erhalten haben kann. Mit einem Worte, Freund Eurybates, die Grazien haben ihm bei seiner Geburt zugelächelt und ihn mit der Gabe zu Gefallen beschenkt, der köstlichsten aller Göttergaben, die ihrem Besitzer in allen Verhältnissen des Lebens unzählige Vorteile bringt und nur dann gefährlich wird, wenn er sich selbst zu sehr gefällt. Bis itzt scheint unser junger Freund von dieser Untugend völlig frei zu sein. Nichts an ihm verrät, dass er sich seiner Liebenswürdigkeit bewusst sei. Im Gegenteil, beweiset die Art, wie er das Wohlgefallen, so wir alle an ihm haben, aufnimmt, dass er, weit entfernt es für einen schuldigen Tribut zu halten, uns vielmehr dafür als für eine ganz freiwillige Äußerung unserer Gutherzigkeit und Wohlmeinung mit ihm verbunden zu sein glaubt. Dass er in dieser schönen Unbefangenheit erhalten und weder durch zu vieles Liebkosen verzärtelt, noch durch Schmeichelei eitel und einbildisch gemacht werde, soll eine der angelegensten Sorgen aller derer sein, denen du dieses edle Gewächs zu pflegen anvertraut hast. Wir fühlen den ganzen Wert deines Zutrauens und werden uns beeifern, es zu rechtfertigen. Inzwischen vereinigen sich Musarion und Kleone mit Kleonidas und mir, der schönen Droso zu danken, dass sie unsern Freund Eurybates mit einem so liebenswürdigen Erben beschenkt hat, und bitten sie, versichert zu sein, dass es nicht an ihrem guten Willen liegen soll, wenn er seine geliebte Mutter in Cyrene nicht doppelt wiedergefunden zu haben glauben wird. Du siehest ohne mein Erinnern, dass 16 Jahre das Alter nicht sind, wo das Landleben für einen in Athen aufgewachsenen Abkömmling von Kodrus einen überwiegenden Reiz haben könnte. Es wird aber auch zu deiner Absicht genug sein, wenn er nur durch öftere Abwechslung des städtischen Lebens mit dem ländlichen das Nützliche sowohl als das Angenehme des Letztern immer besser kennen und schätzen lernt. Der Wert, den er uns auf die Arbeiten des Landmanns, auf Feldbau, Baumzucht und alle Arten von Anpflanzungen legen sieht, wird ihn immer aufmerksamer auf diese Gegenstände machen. Er wird sehen, bemerken, fragen, auch wohl zuweilen selbst Hand anlegen und so unvermerkt zu Kenntnissen kommen, die er, sobald der Anfang einmal gemacht ist, bei jeder Gelegenheit zu vermehren suchen wird. ich sehe mit vergnügen, daß sich zwischen ihm und Kratippus, dem ältesten sohn meines bruders, eine gegenseitige zuneigung entspinnt, die zu einer dauerhaften freundschaft zu erwachsen verspricht. Mein neffe hat 5 oder 6 jahre mehr als dein sohn und weiß sich des kleinen ansehens, so ihm dieser vorsprung gibt, mit so guter art zu bedienen, daß er wirklich mehr über ihn vermag als wir andern alle. Lysanias zeigt eine Anhänglichkeit an seinen ältern Freund, von welcher sich viel Gutes um so gewisser erwarten läßt, weil Kratippus nichts Liebkosendes in seinem Betragen hat und für die Lebhaftigkeit eines jungen Atheners eher zu trocken scheinen könnte. Wahrscheinlich wird diese Vorliebe zu meinem Neffen deinen Absichten förderlicher sein als alles, was wir Eltern dazu beitragen können. Mein Bruder besitzt große und einträgliche Ländereien in allen Gegenden der Cyrenaika, und Kratippus hat sich aus angeborenem Hang zum tätigen Landleben der Verwaltung der väterlichen Güter gänzlich gewidmet. Dies veranlasst häufig kleine Reisen und einen längern oder kürzern Aufenthalt, bald auf diesem, bald auf jenem Gute. Lysanias, der nicht lange ohne seinen Freund leben kann, hat ihn also schon mehrmals begleitet und findet an diesen landwirtschaftlichen Reisen, die ihm in einem der fruchtbarsten und angebautesten Striche des Erdbodens immer neue und anziehende Gegenstände, Ansichten und Genüsse verschaffen, so viel belieben, dass wir eher auf Mittel denken müssen, ihn in der Stadt zurückzuhalten, als ihm Neigung zum Landleben einzuflößen. Indessen, da es bei diesen Landpartien weniger um Ergötzlichkeiten als um Geschäfte zu tun ist und unser junger Gastfreund jedesmal gelehrter, verständiger und gesetzter zurückkommt, ohne einen andern Nachteil davon zu haben, als dass die etwas mädchenhafte Gesichtsfarbe, die er nach Cyrene brachte, unvermerkt eine bräunliche Schattierung gewinnt, so halten wir es für besser, ihn hierin seiner eigenen Willkür zu überlassen und werden dennoch alles so einzurichten wissen, dass die übrigen Zwecke seines Hierseins nicht vernachlässiget werden sollen. Seit kurzem, lieber Eurybates, habe ich auch von Learch einen Brief erhalten, der mir über das Schicksal unserer armen Lais nicht mehr Licht noch Trost gibt als der deinige. Wenn sie nirgends gefunden werden kann und niemand etwas Zuverlässigeres von ihr zu sagen hat, als dass sie aus Pandasia, ihrem letzten Aufenthalt, plötzlich verschwunden sei, wenn der Taugenichts, dem sie sich aufgeopfert, sie in einer Lage verlassen hat, wo ihr keine andere Wahl blieb, als entweder die Hülfe ihrer Freunde anzunehmen oder zur Schmach einer gewöhnlichen Hetäre herabzusinken, oder zu sterben, so weiß ich, was sie gewählt hat. O mein Freund, der Stolz dieses so hochbegabten, außerordentlichen Weibes hatte keine Grenzen. Er musste ihr in einer solchen Lage das Herz brechen, und es brach. Das meinige sagt es mir. Sie hat gelebt, und wohl hat sie in der schönsten hora des lebens gelebt wie nur wenigen von göttern gezeugten oder ohne maß begünstigten zu leben vergönnt wird und was auch das loos ihrer letzten tage war über die natur und das glück hatte sie sich nicht zu beklagen, denn schwerlich haben beide jemals zugleich so viel für eine Sterbliche getan als für sie. Ob sie nicht mit den Geschenken von beiden besser hätte haushalten können, ist eine Frage, welcher die Freundschaft itzt, da ihr Schicksal entschieden ist, auszuweichen strebt. Vielleicht hätten wir weniger schonend mit ihr umgehen sollen, da sie noch glücklich war. Diesen Vorwurf habe ich mir selbst schon mehr als einmal gemacht und kann jedesmal nicht umhin, mir selbst zu antworten. Es würde vergebens gewesen sein, denn schwerlich hat man je ein Weib gesehen, die mit einer so zauberischen Sanftheit und Geschmeidigkeit, eine so eisenfeste Beharrlichkeit auf ihrer Meinung und mit einem so hellen Blick und scharfen Urteil, eine so unerschöpfliche Gabe, sich selbst zu täuschen und ihre eigene Vernunft, wenn ich so sagen kann, zu überlisten, vereinigt hätte. Ob wir gleich wohltun, uns unaufhörlich zu sagen, es hange immer von unserem Willen ab, recht zu handeln oder nicht, so scheint doch, wenn wir den Menschen betrachten, so wie er in unzähligen, ihm selbst größtenteils unsichtbaren Ketten und Fäden an Platons großer Spindel, der Ananke hangend, von ebenso unsichtbaren Händen in das unermessliche und unauflösliche Gewebe der Natur eingewoben wird, so scheint, sage ich, nichts gewisser zu sein, als dass ein jedes ist, was es sein kann, und dass es unter allen den Bedingungen, unter welchen es ist, nicht anders hätte sein können. Lais selbst hielt sich nur zu gut hiervon überzeugt. Da ich nun einmal Lais bin, schrieb sie in ihrem letzten Brief an Musarion, so ergebe ich mich mit guter Art darein und kann nicht wünschen, dass ich eine andere sein möchte. Auch mir, lieber Eurybates, wird es, je mehr ich alles erwäge, was hier zu erwägen ist, immer einleuchtender, dass der Ausgang, den das genialisch fröhliche, schimmernde und vielgestaltige Drama ihres Lebens nahm, dazu gehörte, wenn sie bis ans Ende Lais sein sollte. Ich möchte sagen, das Schicksal war es gewissermaßen der Menschheit schuldig. Sie musste fallen. Aber ich bin gewiss, sie fiel wie die Polyxena des Euripides, selbst im Fallen noch besorgt, keine Blöße zu zeigen. Nichts wäre ihr unerträglicher gewesen, als vor irgendeinem Auge, das einst Zeuge ihrer Glorie war, als ein Gegenstand des Mitleidens zu erscheinen. Die Art, wie sie verschwand, war die letzte Befriedigung ihres Stolzes. Wir werden nichts mehr von ihr hören. Du siehest, guter Eurybates, wie ich bei diesem traurigen Ereignis mein Gefühl zu beschwichtigen suche. Aber die Natur behauptet ihr Recht darum nicht weniger. Es kommen augenblicke, da ich wenig stärker als Musarion, deren thränen um ihre geliebte freundin und wohlthäterin so bald nicht versiegen werden, eine art von trost darin finde, meinem schmerz nachzuhängen. Augenblicke, da die schöne Unglückliche in aller ihrer Liebenswürdigkeit vor mir steht und einen Glanz um sich her wirft, worin jede Schuld verschwindet und Flecken selbst zu reizen werden. In solchen Augenblicken möcht ich mit dem Schicksal hadern, dass es einen so düstern Schatten auf das herrliche Götterbild fallen ließ und die vom Herzen bestochne Einbildungskraft spiegelt mir eine trügerische Möglichkeit vor, wie alles anders hätte gehen können, bis endlich die Vernunft das gefällige Duftgebilde wieder zerstreut und mich, wiewohl ungern, zu gestehen nötigt, es habe dennoch so gehen müssen und, wie unbegreiflich uns auch die Verkettung unserer Freiheit mit dem allgemeinen Zusammenhange der Ursachen und Erfolge sein möge, immer bleibe das Gewisseste, dass das Ewige mit der schärfsten Genauigkeit in die Natur der Dinge eingreifende Räderwerk des Schicksals nie unrichtig gehen kann. Ende von 3.